Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Was ist ein soldatischer Mann? Was ein autoritärer Charakter? Wie denken Sie? Wie handeln Sie? Ein bis heute beeindruckendes und klarsichtiges Porträt eines soldatischen Mannes hat vor mehr als 100 Jahren Arthur Schnitzler in seiner Erzählung Leutnant Gustl gezeichnet. Die Armee der Habsburger Monarchie war durch ein besonderes Standesbewusstsein geprägt, das sich in einem eigenen Ehrenkodex und bestimmten Umgangsformen zeigte. Armeeangehörige prägten das Straßenbild und die Präsenz der Armee war allgegenwärtig. Viele Militärs stammten aus Offiziersfamilien, die sich dem Kaiser verpflichtet fühlten und daraus ihr Selbstwertgefühl bezogen. Eine soldatische Existenz galt als Ideal der Männlichkeit. Schnitzlers Leutnant Gustl, schreibt die Literaturwissenschaftlerin Constanze Fliedl, ist einer der ersten Texte der Weltliteratur, die in Kenntnis psychoanalytischer Thesen zum Unbewussten verfasst worden sind. Schnitzlers Figur drücke Gedanken und Gefühle gleichsam unmittelbar aus, in der ersten Person und im Präsens. Diese in der deutschen Literatur bis dato nicht dagewesene Erzählform wurde und wird innerer Monolog genannt. Schnitzlers Novelle erschien im Jahr 1900 in der Weihnachtsbeilage der Neuen Freien Presse. Seine Kritik am Militarismus und seine literarische Diagnose eines autoritären Charakters am Beispiel des Leutnant Gustl führte zu heftigen Polemiken gegen Schnitzler. Weil er die Standesehre der Armee geschädigt hätte, wurde Leutnant Arthur Schnitzler von einem Ehrengericht des Offiziersrangs enthoben und zum gewöhnlichen Soldaten degradiert. Kurz zum Inhalt der Erzählung. Der junge Leutnant Gustl glaubt, von einem Bäckermeister in seiner Ehre gekränkt worden zu sein. Da für ihn, einen Offizier, ein Duell mit einem Zivilisten unmöglich ist, denn Zivilisten sind für Offiziere nicht satisfaktionsfähig, glaubt Gustl, sich erschießen zu müssen, um nicht mit dieser Schmach leben zu müssen. Hören Sie heute im Ö1-Hörspiel Leutnant Gustl von Arthur Schnitzler. In einer Produktion aus dem Jahr 1967. Otto Grünmandl hat Regie geführt und aus Schnitzlers berühmten Monolog ein vielstimmiges Hörspiel gemacht. Die Hörspielmusik stammt von Bert Breit. Solche Sachen gehören doch nur in die Kirche. Die Kirche hat auch das Gute, dass man jeden Augenblick fortgehen kann. Wenn ich wenigstens einen Exit hätte. Wenn ich denke, dass ich hergekommen bin, um mich zu zerstreuen, hätte ich die Karte lieber dem Benedikt geschenkt. Dem machen solche Sachen Spaß. Er spielt ja selbst Violine. Aber da wäre der Kopetzky beleidigt gewesen. Ein braver Kerl, der Kopetzky. Seine Schwester singt ja mit unter denen da oben. Sie singen übrigens sehr schön. Es ist sehr erhebend. Sicher. Sicher. Lang war ich schon nicht in der Oper. In der Oper unterhalte ich mich immer, auch wenn es langweilig ist. Übermorgen könnte ich eigentlich wieder hineingehen zur Traviata. Ja. Übermorgen bin ich vielleicht schon eine tote Leiche. Ach, Unsinn. Das glaube ich selber nicht. Warten's nur, Herr Doktor. Ihnen wird's vergehen, solche Bemerkungen zu machen. Das Nasenspitzel haue ich Ihnen herunter. ob das lauter anständige Mädeln sind, die da oben singen? Die Wiener Tanzsängerinnen. Das war schöne Erinnerungen. Natürlich, da steht's ja. Unter Mitwirkung des Singvereins, das ist ganz was anderes. Damals beim Grünen Tor, wie hat sie noch geheißen? Und dann hat sie mir einmal eine Ansichtskarte aus Belgrad geschickt. Was guckt mich denn der Kerl dort immer an? Mir scheint, er merkt, dass ich mich langweile und nicht herkühre. Ich möchte Ihnen raten, ein etwas weniger freches Gesicht zu machen, sonst stelle ich sie mir nachher im Foyer. Schaut schon weg. Dass sie alle vor meinem Blick so eine Angst haben. Alle? Was schaust denn so? Du hast die schönsten Augen. Steffi. Wirklich, Gustl. Du hast die schönsten Augen, die ich mir vorstellen kann. Oh, Steffi, Steffi. Ach, Steffi, deine ewige Absagerei geht mir wirklich schon auf die Nerven. Wie schön hätte der heutige Abend sein können. Sie kann nicht kommen, weil sie mit ihm Nachtmahlen gehen muss. Das war komisch vor 8 Tagen, wie sie mit ihm in der Gartenbaugesellschaft gewesen ist und ich vis-à-vis mit dem Kopetzky. Und sie hat mir immer die Zeichen gemacht mit den Augen, die Verabredeten. Er hat nichts gemerkt. Unglaublich. Muss übrigens ein Jud sein. Freilich. In einer Bank ist er. Der schwarze Schnurrbart? Reserveleutnant soll er auch sein. Dass sie noch immer so viel Juden zu Offizieren machen, da pfeife ich auf den ganzen Antisemitismus. Neulich in der Gesellschaft, wo die Geschichte mit dem Doktor passiert ist, bei den Mannheimers. Die Mannheimer selber sollen ja auch Juden sein. Getauft natürlich. War sehr amüsant im Ganzen. Bis auf die Geschichte mit dem Doktor. Das heißt, irgendwie eine Hetz war es auch. Wenn ich dran denke, werde ich ganz wild. Das Wichtigste ist kaltes Blut. Nicht einmal einen rechten Zorn habe ich mehr in mir. Und es war doch eine Frechheit. Unglaublich. Blödisten sind's. Die möchten am liebsten gleich das ganze Militär abschaffen. Blödisten sind's. Militär abschaffen, dass ich nicht lach. Wer wird ihnen denn helfen, wenn die Chinesen kommen? Blödisten sind's. Achtung, der Rechtsverdreher kommt zu uns. Passt auf, mit dem gibt's einen Spaß. Herr Doktor. Herr Leutnant, meine Herren. Womit kann ich Ihnen dienen, Herr Leutnant? Wir können uns über eine Streitfrage nicht einig werden. Dürfen wir Sie um Ihre Hilfe als Schiedsrichter bitten? Aber gerne. Ja, es handelt sich um Folgendes. Wie groß mag die Anzahl jener Rechtsanwälte sein, die sich bei ihrer Berufswahl von keinem anderen Bestreben leiten ließen, als der Gerechtigkeit zu dienen und sie zu schützen? Von keinem anderen Bestreben? Ungefähr so groß, Herr Leutnant, wie die Anzahl jener ihrer Herren Kameraden, die ausschließlich deshalb Berufsoffiziere wurden, um das Vaterland zu schützen. Na, mehr hat er nicht zu sagen brauchen. So eine Frechheit. Gewiss ein Sozialist. Die Rechtsverdreher sind doch heutzutage alle Sozialisten. Ich bin froh, dass ich ihn immer auslassen habe nach der Bemerkung. Ich kenne manche, die den Burschen hätten durchschlüpfen lassen. Der Müller sicher. Der wäre wieder objektiv gewesen oder sowas. Mit dem Objektivsein hat sich noch jeder blamiert. Der Oberst hält, glaube ich, auch nicht viel davon. Sonst hätte er... Das wäre für heute alles. Danke, meine Herren. Herr Leutnant. Zu Befehl, Herr Oberst. Steh bequem. Dein Verhalten bei der Geschichte mit dem Doktor war korrekt. Jawohl, Herr Oberst. Danke, Herr Leutnant. Komm hier! Ah! Das wagt so ein Mensch einem Offizier ins Gesicht zu sagen. Er hätte nur noch sagen müssen, dass sie mich aus dem Gymnasium hinausgeschmissen haben und dass ich deshalb in die Kadettenschule gesteckt worden bin. Die Leute können eben uns eigentlich nicht verstehen, sie sind zu dumm dazu. Blödisten. Wenn ich mich so erinnere, wie ich das erste Mal den Rock angehabt habe, sowas erlebt nicht denn jeder. Im vorigen Jahr bei den Manövern. Ich hätte was drum gegeben, wenn's plötzlich ernst gewesen wäre. Und der Mirovic hat mir gesagt, es ist ihm ebenso gegangen. Und dann, wie seine Hoheit die Front abgeritten sind und die Ansprache vom Obersten, da muss einer schon ein ordentlicher Lump sein, wenn ihm das Herz nicht höher schlägt. Und da kommt so ein Tintenfisch daher, der sein Lebtag nichts getan hat, als hinter den Büchern gesessen und erlaubt sich eine freche Bemerkung. Na, warte mal, mein Lieber, bis zur Kampfunfähigkeit. Jawohl, du sollst kampfunfähig werden. Herrgott, das ist wieder ein Gedräng bei der Garderobe. Na, warten wir lieber noch ein bisschen. So, ob der Blödist meine Nummer nehmen möchte? Sieh, 224, da hängt er. Da haben sie keine Augen, da hängt er. Na, Gott sei Dank, also bitte, bitte sehr. Geduld, Geduld. Was sagt der Kerl? Ja, nur ein bisschen Geduld. Machen Sie doch Platz. Na, Sie werden es auch nicht versäumen. Ruhig. Was meinen Sie? Sie halten Sie das Maul. Wie meinen? Den kenne ich. Das ist ja der Bäckermeister, der mir ins Café auskommt. Wie der mich anschaut. Das hätte ich nicht sagen sollen. Ja, meine Seele hat den Griff von meinem Säbel in der Hand. Ja, ist denn der Kerl verrückt? Sie, Herr... Sie, Herr Leutnant, seien Sie jetzt ganz stark. Was sagt er da? Um Gottes Willen, das hat doch keiner gehört. Er redet ganz leise. Ja, warum lachst du denn meinen Säbel nicht aus? Herr Leutnant, wenn Sie das geringste Aufsehen machen, so ziehe ich den Säbel aus der Scheide, zerbrech ihn und schick die Stück an Ihr Regimentskommando. Verstehen Sie mich, Sie dummer Bub? Bring seine Hand vom Griff nicht weg, um Gottes Willen, nur kein Skandal. Aber ich will Ihnen die Karriere nicht verderben. Also schön brav sein. Haben Sie keine Angst, hat niemand was gehört. Es ist schon alles gut. So. Und damit keiner glaubt, dass wir uns gestritten haben, werde ich jetzt sehr freundlich mit Ihnen sein. Habe die Ehre, Herr Leutnant. Hat mich sehr gefreut. Habe die Ehre. Warum schaut mich denn der Mensch da an der Säule so an? Hat er am Ende was gehört? Ich werde ihn fragen. Fragen? Ich bin ja verrückt. Wie schaue ich denn aus? Merkt man mir was an? Ich muss ganz blass sein. Wo ist der Hund? Ich muss ihn umbringen. Fort ist er. Überhaupt? Schon ganz leer. Schon ganz leer. Wo ist denn mein Mantel? Ich habe ihn ja schon angezogen. Wer hat mir den Kolf? Der da. Geschehen. Hat wirklich einer so zu mir geredet? Hat mir wirklich einer dummer Bub gesagt? Und ich habe ihn nicht auf der Stelle zusammengehauen? Aber ich habe nicht können. Er hat ja eine Faust gehabt wie Eisen. Ich bin ja da gestanden wie angenagelt. Na, ich muss den Verstand verloren gehabt haben. Sonst hätte ich mit der anderen Hand... Aber da hätte er ja meinen Säbel herausgezogen und zerbrochen. Und aus wär's gewesen. Alles wäre aus gewesen. Und nachher, wie er fortgegangen ist... War's zu spät? Ich habe ihm doch nicht den Säbel von hinten in den Leib brennen können. Was? Ich bin schon auf der Straße? Wie bin ich denn da herausgekommen? So kühl ist es. Ah, der Wind. Der ist gut. Herr Oberst, ich melde gehorsamst, er hat den Griff gehalten. Quittieren. Herr Oberst, er hat ihn nicht ausgelassen. Quittieren. Herr Oberst, es war genauso, als wenn ich ohne Waffe gewesen wäre. Quittieren. Start sein. Start sein. Herr Gott, noch einmal. Er kennt mich. Er weiß, wer ich bin. Er kann jedem Menschen erzählen, dass er mir das gesagt hat. Nein, nein, das wird er nicht tun. Sonst hätte er auch nicht so leise geredet. Er hat auch nur wollen, dass ich es allein höre. Aber wer garantiert mir, dass er es nicht doch erzählt? Heute oder morgen? Seiner Frau? Seiner Tochter? Ich hau ihn zusammen. Wenn ich ihn sehe, so hau ich ihn zusammen. Mir sagt das einer. Mir sagt das so ein Kerl, so ein Hund. Um Gottes Willen, morgen sehe ich ihn ja wieder. 24. Und den sprühe ich von der Bande an. Rudolf, die neue Freie Presse und eine Melange. Sofort, Herr von Eichner. Habe die Ehre, Herr Leutnant. Oh, der Herr Leutnant, habe die Ehre. Den hat er auch von der Bande angespielt. Lieber gleich eine Kugel vor den Kopf als sowas. Wäre so das Gescheiteste? Das Gescheiteste? Das Gescheiteste? Gibt dir überhaupt nichts anderes? Gibt nichts anderes? Unsinn, Unsinn. Kein Mensch weiß was. Kein Mensch weiß was. Heiliger Himmel, es ist doch ganz egal, ob ein anderer was weiß. Ich weiß es doch und das ist die Hauptsache. Ich spüre, dass ich jetzt wer anderer bin als vor einer Stunde. Und dabei muss ich mich totschießen. Keine ruhige Minute hätte ich mehr im Leben. Immer hätte ich die Angst, dass es doch einer erfahren könnte, so oder so. Und dass mir es einmal einer ins Gesicht sagt, was heute Abend geschehen ist. Was für ein glücklicher Mensch bin ich vor einer Stunde gewesen. Muss mir der Kopetzki die Karten schenken? Und die Steffi muss mir absagen, das Mensch. Von sowas hängt man ab. Ich soll doch Nachtmalen gehen. Irgendwo muss ich doch schließlich hingehen. Ich könnte mich ja in irgendeinen Beisel setzen, wo mich kein Mensch kennt. Schließlich essen muss der Mensch, auch wenn er sich nachher gleich totschießt. Der Tod ist kein Kinderspiel. Wer hat denn das neulich gleich gesagt? Aber das ist ja ganz egal. Was darf es sein, Herr Leutnant? Bringen Sie mir ein Kaiserfleisch mit Kraut. Zum Trinken? Ein Viertel Nussberger. Die Steffi sitzt jetzt gemütlich in der Gartenbaugesellschaft. Dann geht sie mit ihm nach Haus. Wie sie neulich in dem grünseidenen Schlafrock hereingekommen ist. Den grünen Schlafrock werde ich auch nicht mehr sehen. Und die ganze Steffi auch nicht. Die schöne breite Treppe in der Gusshausstraße werde ich auch nicht mehr hinaufgehen. Das Fräulein Steffi wird sich weiter amüsieren, als wenn gar nichts geschehen wäre. Nicht einmal erzählen darf sie es wem, dass ihr lieber Gustl sich umgebracht hat. Aber weinen wird's schon. Naja, weinen wird's. Überhaupt weinen werden gar viele Leute. Um Gottes Willen, die Mama. Nein, nein, nein, daran darf ich nicht denken. Nein, daran darf absolut nicht gedacht werden. An Zuhaus wird nicht gedacht, Gustl, verstanden? Nicht mit dem allerleisesten Gedanken. Herr Leutnant, haben wir das Kaiserfleisch kaum angerührt. Ist es nicht gut? Doch, doch. Ich habe noch keinen Appetit. Bringen Sie mir noch ein Viertel Nussberger. Sofort, Herr Leutnant. Und selbst wenn er sich vorgenommen hat, er redet nicht davon, so sagt er es übermorgen. Und wenn er es übermorgen nicht sagt, in einer Woche. Und wenn ihn heute Nacht der Schlag trifft, so weiß ich's. Ich weiß es. Und ich bin nicht der Mensch, der weiter den Rock trägt und den Säbel, wenn ein solcher Schimpf auf ihm sitzt. Was ist weiter dabei? Morgen Nachmittag könnte mich der Doktor mit dem Säbel erschlagen. Sowas ist schon einmal da gewesen. Und der Bauer, der arme Kerl, der hat eine Gehirnhautentzündung kriegt und war in 3 Tagen hin. Und der Brennisch ist vom Pferd gestürzt und hat sich das Genick gebrochen. Beim Regiment. Er ist ein braver Kerl gewesen. Wir werden ihm ein treues Angedenken bewahren. Es gibt ja Leute, die es leichter nehmen. Gott, was gibt's für Menschen? Dem Ringeimer hat ein Fleischselcher, wie er ihn mit seiner Frau erwischt hat, eine Ohrfeige gegeben. Und er hat quittiert und sitzt irgendwo auf dem Land und hat geheiratet. Dass es Weiber gibt, die so einen Menschen heiraten? Meiner Seele, ich gebe ihm nicht die Hand, wenn er wieder nach Wien käme. Aber wahr ist's, ganz wehrlos sind wir gegen die Zivilisten. Da meinen die Leute, wir sind besser dran, weil wir einen Säbel haben. Und dabei, wenn schon einmal einer von der Waffe Gebrauch macht, fallen sie in den Zeitungen über uns her, als wenn wir alle die geborenen Mörder wären. Zeitungen? Naja, ein bisschen ein Aufsehen wird's schon geben. Selbstmord eines jungen Offiziers, die Motive sind in Dunkel gehüllt. Selbstmord eines jungen Offiziers, die Motive sind in Dunkel gehüllt. In Dunkel gehüllt. Eigentlich bin ich ganz ruhig. Das habe ich übrigens immer gewusst. Wenn es einmal dazu kommt, werde ich ruhig sein. Ganz, ganz ruhig. Die Aspernbrücke. Wie weit renne ich denn noch? Wenn ich so weiter renne, bin ich um Mitternacht in Kagran. Herrgott, froh sind wir gewesen, wie wir im vorigen September dort eingerückt sind. Todmüd war ich. Den ganzen Nachmittag habe ich geschlafen wie ein Stock. Und am Abend waren wir schon beim Ronacher. Der Kopetzke, der Ladinser und... Wer war denn nur noch mit uns? Ja, richtig, der Freiwillige, der uns auf dem Marsch die jüdischen Anekdoten erzählt hat. Manchmal sind's ganz nette Burschen, die Einjährigen. Aber sie sollten alle nur Stellvertreter werden. Denn was hat das für einen Sinn? Wir müssen uns jahrelang plagen. Und so ein Kerl dient ein Jahr und hat genau dieselbe Distinktion wie wir. Das ist eine Ungerechtigkeit. Aber was geht mich denn das alles an? Was schere ich mich denn um solche Sachen? Ein Gemeiner von der Verpflegungsbranche ist ja jetzt mehr als ich. Ich bin ja überhaupt nicht mehr auf der Welt. Es ist ja aus mit mir. Ehre verloren, alles verloren. Wie viele Kompanien rücken denn aus beim Leichenbegängnis von einem Leutnant? Das müsste ich eigentlich wissen. Wenn das ganze Bataillon ausrückt, oder die ganze Garnison, und sie feuern 20 Salven ab, davon wache ich doch nimmer auf. Meiner Seele, mir ist gerade so, als wenn ich einen Rausch hätte. Ein schöner Rausch, ein Mordsrausch, ein Selbstmordrausch. Mir scheint, wenn ich das Ding bei mir hätte, jetzt würde ich abdrücken. In einer Sekunde ist alles vorbei. Nur Obacht geben heißt, gut zielen, dass einem nicht am Ende das Malheur passiert wie dem Kadett-Stellvertreter im vorigen Jahr. Der arme Teufel. Gestorben ist er nicht, aber blind ist er geworden. So ein junger Mensch kann heute noch keine 20 sein. Seine Geliebte hat er besser getroffen. Gleich war sie tot. Unglaublich, weswegen sich die Leute totschießen. Die Leute? Gustl, mir scheint, du vergisst, dass du ein Offizier bist. Fehlt nur noch, dass du zum Weinen anfängst. Pfui Teufel. Pfui Teufel, wie kann einer nur so eine Angst haben? Er war halt sein erstes Duell. Dass er blass war, ist meinetwegen. Aber sich anspeiben? Nein, da speibt sich ein Offizier selbst an, wenn er sich anspeibt. Richtig. Und auch nicht blass werden darf er. Ob man zu einem Rendezvous geht oder in den sicheren Tod. Am Gang und am Gesicht lässt sich das der richtige Offizier nicht anerkennen. Also, Gustl, Der Major Lederer hat's gesagt. Nach Amerika, wo mich niemand kennt. Neulich ist in der Zeitung gestanden von einem Grafen Runge, der hat fort müssen wegen einer schmutzigen Geschichte. Und jetzt hat er drüben ein Hotel und pfeift auf den ganzen Schwindel. In Amerika weiß kein Mensch davon, was hier heute Abend geschehen ist. Da kümmert sich kein Mensch drum. Amerika. Amerika. Jetzt bin ich gar im Prater. Das ist nicht schlecht, mitten in der Nacht. Das hätte ich mir auch nicht gedacht in der Früh, dass ich heute Nacht im Prater spazieren gehen werde. Das ist ja lauter Unsinn mit Amerika und quittieren und du bist ja viel zu dumm, um was anderes anzufangen. Und wenn du 100 Jahre alt wirst und du denkst dran, dass die eine hat den Säbel zerbrechen wollen und dich einen dummen Buben geheißen und du bist da gestanden und hast nichts tun können, nein, zu überlegen ist da gar nichts. Geschehen ist geschehen. Ist eh nicht schade um mich. Was habe ich denn vom ganzen Leben gehabt? Hab gar keine Lust mehr, ins Café auszugehen. Hab mich gestern so gegiftet. 160 Gulden auf einen Sitz verspielt. Zu dumm. Und wer hat das alles gewonnen? Der Ballert. Gerade der, der es nicht notwendig hat. Etwas hätte ich gern noch mitgemacht. Einen Krieg. Aber da hätte ich lang warten können. Und alles Übrige kenne ich. Ob so ein Mensch Steffi oder Kunigunde heißt, bleibt sich gleich. Und die schönsten Operetten kenne ich auch. Und im Lohengrin bin ich 12 Mal drin gewesen. Und heute Abend war ich sogar bei einem Oratorium. Und ein Bäckermeister hat mich einen dummen Buben geheißen. Meiner Seele, es ist grad genug. Und ich bin gar nicht mehr neugierig. Also gehen wir nach Haus. Langsam. Ganz langsam. Eile habe ich ja wirklich keine. Noch ein paar Minuten ausruhen. Da auf der Bank. Auf einer Bank im Prater. Ach, die Luft. Die wird mir abgehen. Das darf ich nicht vergessen. Das mache ich aber nicht daheim. Daheim geschieht nur das eine. Die Sache kann ich... Neugierig, wer heute der erste Gast sein wird. Ehre, Herr Leutnant. Guten Morgen. Rudolf, besorgen Sie mir einen Bogen Schreibpapier, ein Kuvert und eine Feder. Jawohl, Herr Leutnant. Und bringen Sie mir einen großen Sliberwitz. Jawohl, Herr Leutnant. Erstens, der Ballert muss seine 160 Gulden kriegen und da muss halt der Onkel einspringen. Zweitens, Abschiedsgrüße an Papa, Mama und Clara. Drittens... Ein paar Worte an Kopetzki. Sliwowitz, Herr Leutnant. Das ist doch kein Sliwowitz. Das riecht ja ganz anders. Viel, viel besser. Was ist denn? Wo bin ich denn? Wo sitze ich denn? Heiliger Himmel, eingeschlafen bin ich. Was riecht denn da so eigentümlich? Es kann doch noch nichts blühen. Was haben wir denn heute? Den 4. April? Freilich, es hat viel geregnet in den letzten Tagen. Aber die Bäume sind beinahe noch ganz kahl. Und dunkel ist es. Man könnte schier Angst kriegen. Das ist eigentlich das einzige Mal in meinem Leben, dass ich Furcht gehabt habe. Als kleiner Bub damals im Wald. Aber ich war ja gar nicht so klein. 14 oder... 15? Wie lange ist das jetzt her? 9 Jahre. Freilich, mit 18 war ich Stellvertreter, mit 20 Leutnant und im nächsten Jahr werde ich... Was werde ich im nächsten Jahr? Was heißt das überhaupt? Nächstes Jahr. Was heißt das in der nächsten Woche? Was heißt das übermorgen? Wie? Zähne klappern? Herr Leutnant, Sie sind jetzt allein, brauchen niemandem einen Pflanz vorzumachen. Es ist bitter. Es ist bitter. Du, Clara, ich möchte dich was bitten. Ja, was denn, Bruderherz? Das ist gar nicht so leicht zu sagen. Hast wieder gespielt, Gustl? Soll ich beim Onkel ein Wort für dich einlegen? Wenn's das wäre. Willst du damit gar heiraten, Gustl? Oh nein, Clara, nein, nein, nein, nicht heiraten. Konträr. Nicht zum Leben geht's mit mir. Ganz woanders treibt's mich. Ja, wirst mich nimmer sehen, Clara. Aus. Was, das hast du dir nicht gedacht, Schwesterl, wie du mich am Neujahrstag zur Bahn begleitet hast, dass du mich nie wieder sehen wirst? Und die Mama, Herrgott, die Mama. Nein, nein, ich darf daran nicht denken. Wenn ich daran denke, bin ich imstande, eine Gemeinheit zu begehen. Ob nicht alles ganz anders geworden wäre, wenn ich zu Hause geblieben wäre? Ich hätte Ökonomie studiert, wäre zum Onkel gegangen. Sie haben sie alle wollen, wie ich noch ein Bub war. Wie lang werde ich denn da noch sitzen bleiben? Es muss Mitternacht vorbei sein. Habe ich es nicht früher schlagen hören? Der Papa und die Mama und die Clara. Ja, ich bin halt der Sohn, der Bruder. Aber was ist denn weiter zwischen uns? Gern haben sie mich ja. Aber was wissen's denn von mir? Dass ich meinen Dienst mach, dass ich Karten spiel und dass ich mit Menschen herumlauf? Aber sonst? Dass mich manchmal selber vor mir graust, das habe ich ihnen ja doch nicht geschrieben. Na, mir scheint, ich hab's auch selber gar nicht recht gewusst. Da liegt die Straße. Grau, leer. Du, Kopetzki, das ist eigentlich ganz schön. Was meinst denn, Gustl? So früh durch den Prater reiten. 4 Uhr früh. Ist überhaupt ganz schön. Was? Na, dass wir wieder in Wien sind. Hast recht. Das war eine grässliche Zeit da oben in Galizien. Der Bocconi sitzt noch immer in Sambor und kann noch 10 Jahre dort sitzen und alt und grau werden. In Pschemisl? Du, mir hat's nachher so gegraut, dass ich gemeint hab, nie wieder rühre ich ein Frauenzimmer an. In der Not frisst der Teufel Fliegen. Lieber möchte ich in Galizien alt und grau werden, als das... Als was? Ja, was ist denn? Bin ich denn wahnsinnig, dass ich das immer vergesse? Ja, meiner Seele vergessen tue ich es jeden Moment. Ist das schon je gehört worden, dass sich einer in ein paar Stunden eine Kugel durch den Kopf jagen muss und er denkt an alle möglichen Sachen, die ihn gar nichts mehr angehen? Im Zimmer schieße ich mich tot und dann ist basta. Montag ist die Leich. Einen kenne ich, der wird eine Freude haben. Das ist der Doktor. Duell kann nicht stattfinden wegen Selbstmord des einen Kombattanten. Ja, Herr Doktor, Sie kommen eigentlich gut weg. Ob das nicht einer für mich übernehmen könnte? Meiner Seele, das sollte ich hinterlassen. Dass sich der Kopetzki oder der Wimmetal an meiner Stadt mit dem Kerl schlagen. Na, so leicht sollte er doch nicht davon kommen. Immer lichter. Man könnte schon lesen. Was pfeift denn da? Da drüben ist der Nordbahnhof. Ein Billett nach Prag. Wollen der Herr Leutnant nicht gleich bis Hamburg lösen? Oder noch besser, gleich bis nach Amerika? Sie? Ich denke, Sie sind Bäckermeister. Das staunen Sie. Was? Dass ich eine Uniform anhab, wenn es auch nur eine Eisenbahneruniform ist. Immer noch besser als das schäbige Zivil, das der Herr Leutnant jetzt tragen. Verfluchter Hund, du wirst es auch noch erfahren, wo ich geblieben bin. Und du wirst es wissen, warum. Da wird dir der Knopf aufgehen. Da wirst du auf einmal draufkommen, was es heißt, Offizier. Aber so glatt soll es dir nicht ausgehen. Nein, nein, nein. Ich werde dem Kopetzki einen Brief schreiben, wo alles drinsteht. Die ganze Geschichte schreibe ich auf. Dann möchte ich sehen, ob du dich noch ins Kaffeehaus traust. Das möchte ich sehen. Ist gut. Ich möchte noch manches gern sehen. Wird nur leider nicht möglich sein. Aus ist. Wenn ich wollte, könnte ich noch immer den ganzen Krempel hinschmeißen. Amerika. Was ist das Krempel? Mir scheint, ich habe den Sonnenstich. Bin ich vielleicht deshalb so ruhig, weil ich mir immer noch einbild, ich muss nicht? Ich muss. Ich muss. Nein, ich will. Kannst du dir denn das überhaupt vorstellen, Gustl, dass du die Uniform ausziehst und durchgehst? Und der verfluchte Hund lacht sich den Buckel voll und der Kopetzki selbst möchte dir nimmer die Hand geben? Orgel. Frühmesse. Also was ist? Soll ich hineingehen? Ich glaube, der Mama wäre sein Trost, wenn sie das wüsst. Die Clara gibt weniger drauf. Na, gehen wir hinein. Schaden kann's ja nicht. Schwindelig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich möchte einen Menschen haben, mit dem ich ein Wort reden könnte vorher. Das wäre sowas, zur Beicht gehen. Der möchte Augen machen, der Pfaff, wenn ich ihm zum Schluss sagen möchte, habe die Ehre, Hochwürden, jetzt gehe ich mich umbringen. Am liebsten liege ich da auf dem Steinboden und tät heulen. Die Leute, die eine Religion haben, sind doch besser dran. Na, jetzt fangen mir gar die Hände zu zittern an. Wenn's so weitergeht, werde ich mir selber auf die Letzte so ekelhaft, dass ich mich vor lauter Schande umbringe. Das alte Weib da, um was betet denn die noch? Wäre eine Idee, wenn ich ihr sagen möchte, Sie, schließen Sie mich auch ein. Ich habe das nicht ordentlich gelernt, wie man das macht. Mir scheint, das Sterben macht blöd. Fort, fort, das halte ich gar nicht aus. Servus. Jetzt habe ich gar zu dem Wachmann Servus gesagt. Das freut so einen armen Teufel immer. Na, über mich hat sich keiner zu beklagen gehabt. Außer Dienst war ich immer gemütlich. Die Felddienstübung heute war eine richtige Plackerei. Gratuliere, Gustl. Deine Kompanie hat sich ausgezeichnet gehalten. Danke. War eigentlich auch zufrieden. Johann? Bitte, Herr Leutnant. Da. Holen Sie mir, na was denn, am besten was zum Rauchen. Holen Sie mir zwei große Schachteln Britannica. Jawohl, Herr Leutnant. Nein, nein, warten Sie, ich bin noch nicht fertig. Die Britannica, die bringen es nicht mir da in die Offiziersmesse her, sondern tragen es zum Zugsführer Edlinger und sagen es ihm, das sei eine Anerkennung von mir für die heutige Leistung und er soll sie unter den Chargen von der Kompanie aufteilen. Sehr leutselig war heute seine Hoheit. Ein echter Kamerad. Mit allen auf du und du. Und ein hübsches Zeigerl hat er gehabt. Ich hab mir gerade gedacht. Herrgott, noch einmal. In das Kaffeehaus könnte ich gehen frühstücken. Hunger hab ich. Früher ist's mir immer sonderbar vorgekommen, dass die Leute, die verurteilt sind, in der Früh noch ihren Kaffee trinken und ihre Zigarren rauchen. Donnerwetter. Geraucht hab ich gar nicht. Gar keine Lust zum Rauchen. Es ist komisch. Ich hätte Lust, in mein Kaffeehaus zu gehen. Ja? Aufgesperrt ist schon. Und von uns ist jetzt doch keiner dort. Und wenn schon, ist höchstens ein Zeichen von Kaltblütigkeit. Und wenn ich's euch sag, ich hab ihn selbst gesehen. Um 6 hat er noch im Kaffeehaus gefrühstückt. Und um 7 hat er sich erschossen. Also das, ja, das verstehe ich. Ganz ruhig bin ich wieder. Das Gehen ist so angenehm. Das war im Mai, im vorigen Jahr. War so ein liebesbescheidenes Mädel, die Adele. Da hat schon alles geblüht. Alles war grün. Das war doch eigentlich das Hübscheste, was ich erlebt habe. Die hat mich gern gehabt. Da könnte ich drauf schwören. Ganz anders wie die Steffi. Möchte da wissen, warum ich die Adele aufgegeben habe. So eine Eselei. Zu fad ist es mir geworden. Ja, das war das Ganze. Jetzt ist noch kahl. Aber der Frühling kommt bald. In ein paar Tagen ist er schon da. Maiglöckerln, Feigerln. Schade, dass ich nichts mehr davon haben werde. Jeder Schubiak hat was davon. Und ich muss sterben. Es ist ein Elend. Und die anderen werden im Weingartel sitzen beim Nachtmahl, als wenn gar nichts gewesen wäre. So wie wir alle im Weingartel gesessen sind, noch am Abend nach dem Tag, wo sie den Lipper hinausgetragen haben. Und der Lipper war so beliebt. Sie haben ihn lieber gehabt als mich beim Regiment. Warum sollen sie denn nicht im Weingartel sitzen, wenn ich abkratz? Ganz warm ist es. Viel wärmer als gestern. Und so ein Duft. Es muss doch schon blühen. Ob die Steffi mir Blumen bringen wird? Aber fällt ihr gar nicht ein. Die wird gerade hinausfahren. Ja, wenn's noch die Adele wäre. 3:30 auf der Nordbahnuhr. Jetzt ist nur die Frage, ob ich mich um 7 nach Bahnzeit oder nach Wiener Zeit erschieß. 7, ja. Warum gerade 7? Na, es hat mir ja keiner geschafft, dass ich's um 7 tu. Von 8 an ist noch immer Zeit genug zum Todsein. Todsein, ja. So heißt's. Da kann man nichts machen. Ach, die 44er. Zur Schießstätte marschieren's. Lassen wir sie vorübergehen. So, stellen wir uns daher. Da oben wird ein Fenster aufgemacht. Hübsche Person. Na, ich möchte mir wenigstens ein Tüchel umnehmen, wenn ich zum Fenster gehe. Vorigen Sonntag war es zum letzten Mal. Dass gerade die Steffi die Letzte sein wird, habe ich mir nicht träumen lassen. Ach Gott, das ist doch das einzige reelle Vergnügen. Naja, der Herr Oberst wird in 2 Stunden nobel nachreiten. Die Herren haben's gut. Recht! Schott! Ja, rechts geschaut. Ist schon gut. Wenn ihr wüsstet, wie ich auf euch pfeif. Ringstraße. Jetzt bin ich bald bei meinem Kaffeehaus. Mir scheint gar, ich freue mich aufs Frühstück. Die gehen schon ins Geschäft. Die armen Mädeln. Die Adele war auch in einem Geschäft. Ein paar Mal habe ich sie am Abend abgeholt. Wenn sie in einem Geschäft sind, werden sie doch keine solchen Menschen. Wenn die Steffi mir allein gehören möchte, ich ließ sie Modistin werden oder sowas. So, Gustl, und jetzt ist Schluss. Jetzt wird nur mehr an das gedacht, was unbedingt noch vorher erledigt werden muss. Als erstes die Anzeige ans Kommando, dann kommt das Private. Der Brief an die Clara, dann an den Kopetzky, dann an die Steffi. Was soll ich denn dem Luder schreiben?

Na freilich, Herr Leutnant. Auf dem Fleck ist er tot geblieben. Oh Himmel, ich brauch's nicht mehr zu tun. Am Ende ist das alles, weil ich in der Kirche gewesen bin. Er ist am Abend im Theater gewesen. Auf der Stiegen ist er umgefallen. Der Hausmeister hat den Krach gehört, na, und dann haben sie ihn in die Wohnung getragen. Und wie der Doktor gekommen ist, war es schon lang aus. Ist aber traurig. Er war doch noch in den besten Jahren. Das war famos gesagt. Kein Mensch könnte mir was anmerken. Dabei muss ich mich wirklich zurückhalten, dass ich nicht irgendwas Verrücktes... Ja, Herr Leutnant. Sehr traurig. War ein so lieber Herr. Und 20 Jahre ist er schon zu uns gekommen. War ein guter Freund von unserem Herrn. Und die arme Frau. Tot ist er. Tot ist er. Keiner weiß was und nix ist geschehen. Und das Motzglück, dass ich in das Café ausgegangen bin. Sonst hätte ich mich ja ganz umsonst erschossen. Es ist doch wie eine Fügung des Schicksals. Wo ist denn der Rudolf? Also tot ist er. Tot ist er. Ich kann es doch gar nicht glauben. Am liebsten möchte ich hingehen, um es zu sehen. Am Ende hat ihn der Schlag getroffen aus Wut, aus verhaltenem Zorn. Ach, warum, ist mir ganz egal. Die Hauptsache ist, er ist tot und ich darf leben und alles gehört wieder mein. Komisch, wie ich mir da immer vor die Semmel einbrock, die mir der Herr Habitzweiler gebacken hat. Schmeckt mir ganz gut, Herr von Habitzweiler. Famos. So, jetzt möchte ich noch ein Zigarr rauchen. Rudolf? Sie, Rudolf! Bitte, Herr Leutnant? Ein Zigarr, Rudolf. Was für eine Sorte darf sein, Herr Leutnant? Trabucco. Ich bin so froh, so froh. Was mache ich denn nur? Was mache ich denn nur? Es muss ja was geschehen, sonst trifft mich auch noch der Schlag vor lauter Freude. In einer Viertelstunde gehe ich hinüber in die Kaserne und lasse mich vom Johann kalt abtreiben. Um 19:30 sind die Gewehrgriff und um 21:30 ist Exerzieren. Und der Steffi schreibe ich, sie muss sich für heute Abend freimachen und wenn's alles gilt. Und Nachmittag um 4? Na, wart, mein Lieber. Wart, mein Lieber, ich bin grad gut aufgelegt. Dich hau ich zu Krähenfleisch. Sie hörten Leutnant Gustl von Arthur Schnitzler, eine Produktion des Landesstudios Vorarlberg aus dem Jahr 1967. Regie führte Otto Grünmandl. Zu hören waren Wolfgang Weiser, Rudolf Schücker, Helmut Blassack, Gretel Fröhlich, Brigitte Schmuck, Emo Zingel, Havard Seeböck, Franz Keinrad und Roland Staudinger. Die Musik für dieses Hörspiel komponierte Bert Breit. Ähnlich wie Otto Grünmandl, der Schauspieler, Kabarettist, Schriftsteller und Hörspielregisseur war, war auch sein Tiroler Landsmann Bert Breit ein Multitalent. Bert Breit war Komponist, Journalist, Filmemacher, Feature-Autor, Schauspieler und Zeichner. Sein musikalisches Werk umfasst neben zahlreichen Filmmusiken vor allem Werke für Kammer- und Streichorchester. In besonderer Erinnerung ist Ihnen vielleicht auch noch Designation des Schalldämpfers von Axel Corti. Und das ist Musik, komponiert von Bert Breit. Hinweis noch auf unseren Wettbewerb für Kurzhörspiele Track 5, den wir auch heuer wieder mit der Schule für Dichtung ausgeschrieben haben. Wir suchen Kurzhörspiele mit selbst aufgenommenen Geräuschen, Stimmen oder Musik nicht länger als 5 Minuten. Wichtig ist allerdings, dass, egal in welchem Zusammenhang, ein Satz vorkommt, nämlich der Satz »Höre ich zum ersten Mal«. Machen Sie mit. Die Einreichfrist endet am 9. Jänner. Am 12. Februar werden die von einer Jury ausgewählten Top 10 in der Alten Schmiede in Wien vorgestellt. Die ausgezeichneten Kurzhörspiele werden im Rahmen der Ö1 Hörspielgala am 23. Februar präsentiert und am 9. März im Ö1 Hörspielmagazin ausgestrahlt. Genauere Informationen finden Sie unter oe1.orf.at/track5. Und vielleicht erinnern Sie sich noch an dieses Hörspiel. Auf einem Berg im Attergau, da ragt ins satte Himmelblau das Kurhotel zur Traube. 3 Sterne, keine Haube. Noch ist es ruhig, die Mailuft weht, kein Gast in Sicht. Die Köchin steht im Garten und rupft Dill und summt dabei ganz still. Die Hochzeit von Marc Karnal mit Christoph Grissemann als Erzähler war ein Hörspiel in Reimform und wurde von Ö1 Hörerinnen und Hörern 2022 mit dem Ö1 Publikumspreis ausgezeichnet. Davon beflügelt hat Marc Karnal heuer mit Das Begräbnis eine Art Fortsetzungshörspiel geschrieben. Beide Hörspiele sind demnächst im niederösterreichischen Horn als Live-Hörspiele und in einem binauralen Audiowalk zu erleben. Und zwar im Rahmen des Festivals Andere Welten. Und zwar am 11. November um 19.30 Uhr die Hochzeit und am 18. November das Begräbnis. Beides in Horn beim Festival Andere Welten. Und ein letzter Literaturhinweis: am kommenden Montag wird der österreichische Buchpreis verliehen. Den deutschen Buchpreis hat ja unlängst Tonia Schachinger gewonnen. Wer mit dem österreichischen Buchpreis ausgezeichnet werden wird, erfahren Sie Montagabend. Ö1 überträgt die Preisverleihung ab 19.30 Uhr aus dem Casino am Schwarzenbergplatz. Dorothee Hartinger und Philipp Haus, beide aus dem Burgtheaterensemble, werden den Abend moderieren.